SWR 2 Wissen. Webmythen. Die Unwissenheit der Wissensgesellschaft. Ein trügerisches Schlagwort und seine Widersprüche. Eine Sendung von Robert Kurz. Karl-Heinz, genannt Carlo, ist mit seinen 14 Jahren kommunikationstechnologisch bewaffnet bis an die Zähne. Bildschirme und Displays sind für ihn fast schon Körperteile und Sinnesorgane. Auf irgendeine Weise ist Carlo andauernd interaktiv. Sein Handy piepst oder er lässt es anderswo piepsen. Mehr als 100 Computerspiele hat er durch, den nicht ganz unvermögenden Eltern ein Abo beim Bezahl-TV abgetrotzt. Und die Homepage im Internet ist für ihn Ehrensache. Carlo kann virtuos mit Tastaturen umgehen. Er kennt die Tricks und Tücken der wichtigsten PC-Programme. Auch sonst ist der Umfang seiner Kenntnisse enorm. Rund 140 Autotypen und ebenso viele Popgruppen sind ihm samt den wichtigsten dazugehörigen Daten bekannt. Sein Zeugnis allerdings ist erbarmungswürdig. Deutsch 5, Englisch 5, Mathe 5. Und das, obwohl er schon die Ehrenrunde in der 8. Klasse dreht. Das Pidgin- und Abkürzungsenglisch im Internet war nicht gerade eine Hilfe bei den Schulaufgaben. Seine Eltern erbleichen bei dem Gedanken, dass er von der Schule muss und keine Zukunftsaussichten mehr hat. Aber Carlo ist frohgemut. Er glaubt, dass aus ihm schon noch irgendetwas wird. Carlo ist ein Klischee, aber ein real existierendes. In der Struktur seiner Kenntnisse, Interessen und Kommunikationsformen repräsentiert er eine Generation, deren beliebtestes Medium der schriftliche Short Message Service oder kurz SMS auf dem Handy-Display ist, wie die Zeitschrift Wirtschaftswoche bei ihren Trendforschungen feststellen konnte. Im Schnitt hat jeder zweite Jugendliche zwischen 12 und 18 ein eigenes Handy. In den höheren Jahrgängen sogar fast jeder. Ohne Handy ist man heutzutage out, sagt die 16-jährige Alexandra. Nur noch 2 von 28 Mitschülern in ihrer 10. Klasse widersetzen sich dem Trend zur mobilen Kommunikation. Darunter verstehen Jugendliche noch mehr als Erwachsene den Versand von Kurzmitteilungen. Wer heute kommuniziert, der schreibt. SMSen oder Simsen nennen die Youngster das Klimpern auf der Handytastatur. Damit spielt der geschriebene Info-Quickie bei dieser Altersgruppe sogar eine größere Rolle als der eigentliche Zweck des Handys, das gesprochene Telefonat. Auch wenn keine Missverständnisse zwischen Mensch und Technik auftreten, ist nach 160 Zeichen Schluss. Doch aus dieser Not hat die Jugend eine Tugend gemacht und ihre eigene SMS-Sprache entwickelt. Das Hochgeschwindigkeitsvokabular der mobilen Generation. Weniger ist mehr, heißt die Devise. Bei dieser Beschränkung auf das Wesentliche wird alles, was nicht unbedingt fürs Verstehen nötig ist, radikal weggelassen. Gute Nacht etwa schrumpft so auf N8. Aus Liebst du mich noch wird schlicht Lidomino. Naja, und wenn Dubidodo, du bist doch doof heißt, dann überrascht es kaum, dass der Ausdruck H-E-G-L, Hegel, nicht etwa den berühmten Philosophen in einer leicht verstümmelten Schreibweise meint, sondern eine Abkürzung für herzlichen Glückwunsch. Man sollte es kaum für möglich halten. Hier haben wir es mit typischen Produkten der sogenannten Wissensgesellschaft zu tun. Und der kommunikationsquirlige Carlo ist ihr Repräsentant. Natürlich dürfen 14-Jährige kindisch und verspielt sein, nichts dagegen. Gelinde gesagt, problematisch erscheint es mir aber, wenn die technologische Aufrüstung jugendlicher Albernheit zum Bestandteil eines gesellschaftlichen Leitbilds erhoben und mit dem Begriff des Wissens assoziiert wird. Irgendetwas stimmt dann nicht. Die modische Redeweise von der Wissensgesellschaft suggeriert so etwas wie einen intellektuellen Fortschritt oder eine höhere Bewertung des Wissens in der Gesellschaft. Ziemlich euphorisch hört sich das zum Beispiel bei dem Medienphilosophen Norbert Bolz an. Man könnte von einem Big Bang des Wissens sprechen. Und die Galaxie des abendländischen Wissens dehnt sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Intellektuelle, die nicht Archivare des Vergangenen, sondern Piloten der Zukunft sein wollen, müssen mit neuen Wissenshalbwertszeiten kalkulieren. Was heute gilt, kann morgen bereits Schnee von gestern sein. Die Anwendung des Wissens auf Arbeit hat vor 100 Jahren die Produktivität entdeckt. Heute entfalten wir die Autologie, also die Selbstanwendung des Wissens. Wissen wird auf Wissen angewandt. Und hier zeigt sich die Produktivität der geistigen Arbeit. Die eigentliche intellektuelle Leistung der Zukunft liegt also im Wissensdesign. Und je wichtiger die Produktivkraft Intelligenz wird, desto mehr konvergieren Wirtschaft und Bildung. Wissen ist die ultimative Ressource der westlichen Welt. Wem das alles ein bisschen zu verquast klingt, der kann vielleicht mit dem Begriff der Informationsgesellschaft mehr anfangen. Wissensgesellschaft und Informationsgesellschaft werden oft in gleicher oder ähnlicher Bedeutung verwendet. Wir leben in einer Wissensgesellschaft, weil wir mit Informationen zugeschüttet werden. Niemals zuvor gab es so viele Informationen über so viele Medien gleichzeitig. Aber ist diese Informationsflut wirklich identisch mit Wissen? Sind wir informiert über den Charakter der Information? Wissen wir überhaupt, was für ein Wissen das ist? Beim nächsten Ton ist es 14 Uhr, 6 Minuten und 0 Sekunden. SWR 1 Baden-Württemberg. Nachrichten. Erleben Sie das Höchste der Gefühle. Heiß-kalt erwischt. Börse abwartend. Der Aktienmarkt wartet auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Der Sommer geht, der Herbst kommt, und zwar von Westen. Was Sie soeben gehört haben, waren lauter Informationen. Und die Serie ließe sich endlos fortsetzen. Wenn das Auto hupt, weiß ich, dass ich besser stehen bleibe. Wenn der Wecker klingelt, weiß ich, dass ich aufstehen muss. Wenn die Automatendame die Haltestelle ansagt, weiß ich, dass ich mein Fahrziel erreicht habe. Sicher, das ist alles auch eine Art von Wissen. Und irgendwie liegt das Wissen von Carlo auf dieser Linie. Er weiß, welche Informationen er beachten muss, um ins Internet zu kommen, und er weiß auch, wie er aus dem Internet Informationen herausfiltern kann. Zum Beispiel, wie man einen Popsong downloaden kann. Aber ehrlich gesagt hätte ich mir unter Produktivkraft, Intelligenz und der intellektuellen Leistung der Zukunft irgendwie ein anderes, ein etwas anspruchsvolleres Wissen vorgestellt. Eines, das etwas weniger kompatibel ist mit einer 5 in Deutsch, Englisch und Mathe. Was wird hier eigentlich unter Intelligenz verstanden? Im Auftrag der kanadischen Raumfahrtbehörde hat die Firma TecTex in British Columbia intelligente Stoffe entwickelt. In Stoffbahnen werden eine Reihe kleinster Sensoren eingenäht, die auf Druck reagieren. Als erstes soll der TecTex-Stoff als Sitzbezug im Auto seine Leistung unter Beweis stellen. Er erkennt, welche Person sich auf den Fahrersitz gesetzt hat, und stellt entsprechend Autospiegel und Sitzposition ein. Der intelligente Autositz erkennt das Gesäß seines Fahrers. Weil der Sitzabdruck eindeutig identifiziert werden kann, soll der Bezug auch ein echter Diebstahlschutz sein. Diese Meldung aus der Wirtschaftspresse im Frühjahr 2001 ist symptomatisch. Der Intelligenzbegriff der Informations- oder Wissensgesellschaft hängt sehr eng mit dem Begriff der künstlichen Intelligenz zusammen. Es geht dabei um sogenannte intelligente Maschinen, die durch elektronische Datenverarbeitung mit immer höherer Speicherkapazität in der Lage sind, Routinetätigkeiten des menschlichen Hirns zu simulieren und praktisch zu ersetzen. Schon in den 80er Jahren konnten Industrieroboter in den meisten Produktionsabläufen menschliche Arbeit überflüssig machen. Inzwischen geht die künstliche Intelligenz auch zunehmend auf Konsumgüter und damit auf das Privatleben über. Schon lange ist die Rede vom intelligenten Haus, das selbsttätig Heizung und Lüftung reguliert, oder vom intelligenten Kühlschrank, der beim Supermarkt nachbestellt, wenn die Milch ausgegangen ist. Aus der Horrorliteratur kennen wir den intelligenten Fahrstuhl, der leider bösartig geworden ist und seinen Benutzer nach dem Leben trachtet. Neueste Kreationen sind der intelligente Einkaufswagen, der auf Sonderangebote aufmerksam macht, und der intelligente Tennisschläger mit eingebauter Elektronik, der den Spielern einen besonders harten Aufschlag ermöglicht. Für einen Autositz ist es sicher eine reife Leistung, wenn er das Gesäß seines Fahrers erkennt. Respekt. Aber ein Paradigma für die intellektuelle Leistung der Zukunft kann das einfach nicht sein. Ich meine jetzt nicht bloß den Autositz und dessen Intelligenz der Gesäßerkennung, sondern auch die Fähigkeit, sich so etwas auszudenken. Dafür braucht man einiges an Wissen, ich gebe es zu. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass darin die geistige Herausforderung des 21. Jahrhunderts liegen soll. Da war doch noch was. Oder besteht das Endstadium unserer intellektuellen Evolution etwa darin, dass wir uns mit der Nachäffung unserer trivialsten Alltagshandlungen durch Maschinen beschäftigen? Haben wir es da nicht mit einer argen Reduktion der intellektuellen Möglichkeiten zu tun? Ganz davon abgesehen, dass mir diese Geschichte mit dem intelligenten Autositz ein wenig überkandidelt vorkommt. Die Wissensgesellschaft ist deswegen eine Informationsgesellschaft, weil sie bestrebt ist, die Welt als eine potenzielle Ansammlung von Informationsverarbeitung oder Datenverarbeitung zu interpretieren und deren technische Anwendungsfelder ständig zu erweitern. Dabei kommt es vor allem auf zwei Kategorien von Wissen an: Signalwissen und Funktionswissen. Das Funktionswissen ist der technologischen Elite der Informationsgesellschaft vorbehalten, die jene intelligenten Stoffe und Maschinen konstruiert, baut und ihre Systeme am Laufen hält. Das Signalwissen dagegen kommt den Maschinen zu, aber auch ihren Anwendern, um nicht zu sagen ihren menschlichen Objekten. Beide müssen auf bestimmte Informationen oder Reize automatisch reagieren. Sie müssen selber nicht wissen, wie sie funktionieren, aber sie müssen Daten richtig verarbeiten. Und je besser die Konstruktion des Systems, desto reibungsloser läuft es. Grundlage dafür ist die Informatik, die dazu dient, funktionale Abläufe zu programmieren. Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen, besonders der automatischen Verarbeitung mithilfe von Computern. In der Informatik werden insbesondere Informationen betrachtet, die Gegenstand von Speicherung, Verarbeitung und Übertragung sind, meist dargestellt als eine Folge von Zeichen aus einem bestimmten Zeichenvorrat. Ein zentraler Begriff der Informatik ist der des Algorithmus. Er bezeichnet ein mit formalen Mitteln beschreibbares, mechanisch nachvollziehbares Verfahren, ein Programm, zur Lösung einer Klasse von Problemen. Ich kann dem, was mir da der große Brockhaus erzählt, leider immer noch keinen befriedigenden Begriff des Wissens in der Informationsgesellschaft entnehmen. Dinge wie automatische Verarbeitung, formale Beschreibung, mechanisches Verfahren oder Abfolge von Zeichen, das klingt gut für das Funktionieren von Wasserleitungen, Faxgeräten oder Automotoren, und es ist in Ordnung, dass es dafür Spezialisten gibt. Aber ich möchte nicht, dass mein eigenes soziales und intellektuelles Verhalten durch Algorithmen darstellbar, also berechenbar und programmierbar wird. Vielleicht ist es ein etwas laienhafter Vergleich, aber diese Art eines mechanischen Zeichen- und Signalwissens erinnert mich weniger an geistige Höhenflüge als vielmehr an den berühmten Pawlowschen Hund. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckte der russische Physiologe Iwan Petrowitsch Pawlow den sogenannten bedingten Reflex. Ein Reflex ist eine automatische Reaktion auf einen äußeren Reiz. Ein bedingter oder konditionierter Reflex besteht darin, dass diese Reaktion auch durch ein angelerntes sekundäres Signal ausgelöst werden kann, das mit dem ursprünglichen Reiz verbunden worden ist. Aus früheren Experimenten wusste Pawlow, dass Hundewelpen über einen angeborenen Speichelreflex verfügen, der ausgelöst wird, wenn Futter in ihr Maul kommt. 1905 baute er mit einem Hund eine Versuchsanordnung auf, in der er diesen angeborenen Reflex mit einem Signalton koppelte, wie es der britische Wissenschaftsautor Stephen Schwartz in seinem Buch über die klassischen Experimente der Psychologie beschreibt. Sein klassisches Experiment begann Pawlow, indem er eine Glocke ertönen ließ und feststellte, dass der Hund keinen Speichel absonderte. Es gab ja auch keinen Grund, warum der Hund diese Reaktion hätte zeigen sollen. Am Anfang gab es also keine Verbindung zwischen der Glocke und dem Speichelfluss. Nachdem Pawlow einige Male den Glockenklang und das Futter kombiniert hatte, ließ er die Glocke ertönen, ohne daraufhin dem Tier das Futter zu zeigen. Diesmal geiferte das Tier schon auf den Klang der Glocke hin, obwohl es noch kein Futter zu Gesicht bekommen hatte. Indem Pawlow abwechselnd Paarversuche und Versuche mit dem Glockenton allein durchführte, stellte er fest, dass die Speichelreaktion stärker wurde. Auf diese Weise wurde ein früher neutraler Reiz, der Glockenton, vom Tier mit Futter in Verbindung gebracht und löste ebenso wie dieses die Speichelsekretion aus. Natürlich gibt es bei Menschen ebenso angeborene Reflexe wie bei Hunden. Schließlich sind wir unter anderem auch Säugetiere. Und sicher ist es unvermeidlich, dass auf einem sehr niedrigen physiologischen Niveau unseres Alltagslebens alle möglichen konditionierten, angelernten Reflexe unbewusst hinzutreten. Aber ich möchte in meinem menschlichen Verhalten nicht gerade auf das reduziert werden, was ich mit Hunden oder Lurchen gemeinsam habe. Und geradezu gemeingefährlich erscheint es mir, wenn das soziale und intellektuelle Leben der Gesellschaft praktisch auf eine Verhaltensspur gebracht werden soll, die einem System konditionierter Reflexe entspricht. Tatsächlich hat das Reizreaktionsschema der Reflexe durchaus etwas mit dem Informations- und Intelligenzbegriff von Kybernetik und Informatik zu tun. Hier geht es ja geradezu um die technische Nachahmung physiologischer Vorgänge. Ähnlich wie bei der Kombination von Futter, Glocke und Speichelfluss haben wir es nun mit der elektronischen Verarbeitung informationeller Reize in einem System ineinandergreifender Reflexe zu tun. Das gilt aber nicht nur für das Innere der Geräte, sondern auch unser eigener Lebensablauf wird in der technisierten Informationsgesellschaft von früh bis spät durch Zeichen, Spuren, Schleusen, Signale aller Art gesteuert. Die Fußgänger bleiben stehen, wenn die Ampel auf Rot schaltet. Und zumindest in Deutschland tun sie das auch sonntagmorgens um 7, wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist. Aber das Signalwissen, die reflexartige Informationsverarbeitung, ist nicht nur in technischer Hinsicht gefordert, sondern auch auf einer höheren sozialen und ökonomischen Ebene. Zum Beispiel, wenn es heißt, dass die Regierungen, die Manager, die Beschäftigten und überhaupt wir alle die Signale des Marktes beachten sollen. Freilich braucht man außer dem Signalwissen auch ein Minimum an Funktionswissen, damit es einem nicht geht wie jener Frau, die nach dem Defekt der Fernbedienung die Feuerwehr rufen musste, um ihren Fernseher ausschalten zu können. Ich streite es rundheraus ab, dass das Signalwissen überhaupt ein Wissen ist. Ein bloßer Reflex ist eben noch lange keine intellektuelle Reflexion, eher das Gegenteil. Reflexion heißt, dass man virtuell neben sich treten und überlegen kann, was man da eigentlich tut. Dass man nicht bloß funktioniert, sondern auch über die Funktion selbst und ihren Sinn nachdenkt. Ein solches Reflexionswissen ist mehr als ein Reflexverhalten, es ist aber auch mehr als reines Funktionswissen. Nicht nur gewusst wo und gewusst wie, sondern auch gewusst was und gewusst warum. Ich bin nicht schon deshalb unintelligent, weil ich mit der schwachsinnigen Gebrauchsanweisung meines neuen Videorekorders nicht zurechtkomme oder wieder einmal ratlos vor dem Fahrkartenautomaten in einer anderen Stadt stehe. Es ist doch eine Zumutung, dass man sich in der wunderbaren Wissensgesellschaft mit solchen Dingen überhaupt den Kopf zerbrechen muss. Und ich bin auch nicht unwissend, wenn mir die Unterschiede von Parteiprogrammen unbekannt sind, die sich sowieso gleichen wie ein Ei dem anderen. Ebenso wenig zeugt es von existenzieller Uninformiertheit, dass ich nicht weiß, welche Hosenbreite gegenwärtig angesagt ist oder wie man am billigsten telefoniert. Den traurigen Charakter des reduzierten Informationswissens ahnte der französische Soziologe Henri Lefebvre schon in den 50er Jahren voraus, als er in seiner Kritik des Alltagslebens den Menschen des kommenden Informationszeitalters beschrieb. Er erwirbt sich ein Wissen. Doch worin genau besteht dieses Wissen? Weder ist es wirkliche Kenntnis oder Erkenntnis, noch ist es eine Macht über die betrachteten Dinge, noch schließlich reale Teilnahme an den Ereignissen. Es ist eine neue Art des Betrachtens, ein gesellschaftlicher Blick auf das Bildnis der Dinge, aber reduziert auf die Ohnmacht, auf die Erhaltung eines falschen Bewusstseins und den Erwerb einer Pseudokenntnis ohne jede eigene Teilnahme. Aus diesem Blick entschwindet die wirkliche Erkenntnis, die tatsächliche Macht und die reale Teilnahme. Mit anderen Worten, die Frage nach Sinn und Zweck des eigenen Tuns und Treibens wird unmöglich. Wenn die Individuen mit ihren gesellschaftlichen Funktionen eins zu eins identisch werden, sind sie außerstande, sich selbst oder ihre Umwelt in Frage zu stellen. Informiert sein heißt dann restlos in Form sein, geformt von den Imperativen technischer, sozialer und ökonomischer Signalsysteme. Also zu funktionieren wie die Schnittstelle eines komplexen Schaltkreises. Und sonst gar nichts. Die Generation von Carlo ist vielleicht die erste, der die pubertäre Frage nach dem Sinn des Lebens abhanden gekommen ist. Dafür wäre auch gar nicht genug Platz auf dem Handy-Display. Die von klein auf Informierten verstehen nicht einmal mehr die Bedeutung des Wortes Kritik. Diesen Begriff identifizieren sie mit dem Hinweis auf eine zu behebende Funktionsstörung. Dass die Funktion selber negativ bewertet und verweigert werden könnte, fällt ihnen im Traum nicht ein. In der Wissensgesellschaft, alias Informationsgesellschaft, gilt Reflexionswissen als unfruchtbare und längst abgehalfterte Metaphysik, als eine Art philosophischer Quatsch. Es ist, wie es ist, und man muss pragmatisch damit zurechtkommen. Deshalb lautet das erste Gebot für die Wissensproduktion, dass der Weg vom Austüfteln bis zur praktischen Anwendung möglichst ultrakurz zu sein hat. Und Anwendung heißt zuallererst und vor allem ökonomische Verwertung. Die Kasse soll fast schon schneller klingeln, als man überhaupt denken kann. Reflexartige Signalerkennung und reduziertes Funktionswissen gehen ineinander über. Indem der funktionsreduzierte Informationsproduzent zu denken anfängt, verarbeitet er auch schon die Signale des Geldes. Es ist ein ganz bestimmter Typus, der dabei in den Wissensinstitutionen zum Favoriten wird. Gefragt sind Naturwissenschaftler, die unternehmerisch denken können. So ist etwa unter den chemischen Forschern der klassische Laborchemiker immer weniger gefragt als der unternehmerisch denkende Forschungsmanager mit einem sicheren Blick auf die Kosten, heißt es in einer Studie. Auch von Biologen, die von allen Naturwissenschaftlern in ihren Beschäftigungsmöglichkeiten am stärksten auf Forschung angewiesen sind, werde in der Industrie zunehmend betriebswirtschaftliches Denken verlangt, oft auch Kenntnisse in Marketing und Vertrieb. Dieser wohlmeinende Hinweis für Hochschulabsolventen in der Wochenzeitung Die Zeit sagt unmissverständlich, wo es lang geht in der Wissensgesellschaft. Die ihrer Natur nach nicht so leicht auf sofortige Verwertbarkeit zu trimmenden Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften werden zu herablassend behandelten Orchideenfächern, denen man die Gelder zusammenstreicht. Schlechte Zeiten nicht bloß für Gesellschaftskritik, sondern für theoretisches Denken überhaupt. Angesagt sind Themen wie betriebliches Informationsmanagement, Informationsmarketing oder supranationale Informationsmärkte. Der auf informationelle Datenverarbeitung zurechtgestutzte Wissensbegriff fordert auch andernorts seine Opfer. Das Schicksal eines Berufs ohne informationskompetente Zukunft, wie es die Publizistin Sigrid Löffler beschreibt, ist typisch für die Art, wie die Wissensgesellschaft einen nicht genehmen Typus des Wissens entsorgt. Knapp vor Weihnachten nahmen einige wenige Zeitungen kurz Notiz von dem Vorgang. Sie meldeten, dass die Stadt Bochum ihrer Kulturdezernentin Ute Canaris gekündigt hat und zugleich das Kulturdezernat in seiner bisherigen Form abschaffen will. Die Amtsträgerin soll gehen und das Amt gleich mit. Die SPD-Fraktion der Stadt begründete diesen Rausschmiss mit einem veränderten Anforderungsprofil für künftige Amtsleiter. Nicht mehr schwerpunktmäßig Fachkenntnisse sind entscheidend, fanden die regierenden Stadtgenossen. Nicht auf Sachkompetenz soll es künftig ankommen, viel wichtiger sind Managementkenntnisse. Die Fachbereiche werden neu zugeschnitten. Das Kulturdezernat wird durch Bildung und Freizeit ersetzt. Kultur ist gestrichen und kommt auch als Begriff nicht mehr vor. Die Nürnberger Soziologinnen Rosalie Herrmann und Doris Strobel hatten eine Geschäftsidee. Für stolze 850 Mark pro Nase bieten sie eintägige Seminare mit Viergangmenü zum Thema Business-Etikette und Business-Telefonate. Im Auftreten unsichere Geschäftsleute können dabei den richtigen Umgang mit Geschäftspartnern beim Arbeitsessen lernen, um sich in schwierigen Gesprächssituationen zu bewähren und nicht versehentlich aus der Rolle zu fallen. Eine Geschäftsidee hatte auch der promovierte Hamburger Historiker Sven Tode. Unter dem Titel History Marketing bietet er sich an, für Firmenjubiläen Unternehmensgeschichten zu schreiben oder Archive zu betreuen. Sein Hit? Für eine Firma aus den USA, die in einen Patentstreit über einen Bajonettverschluss für Feuerwehrschläuche verwickelt war, konnte er eine Archivalie ausgraben, die dem Auftraggeber Kosten von 7 Millionen Dollar ersparte. Als praxisbegabt erwies sich auch der Bonner Philosoph Markus Melchers, der seit 1998 gegen ein frei zu vereinbarendes Honorar Sinn auf Rädern feilbietet. Als Sinnkurier, in der Art eines mobilen Pizzaverkäufers, besucht er seine Klienten per Fahrrad, um sie in ethischen Fragen des Alltags zu beraten. Immer mehr Arbeitslose, auf finanzielle Hungerdiät gesetzte und institutionell gemobbte Träger eines gesellschaftlich entwerteten Reflexionswissens bemühen sich, ihr Denken auf die trivialen Inhalte von Funktionswissen und Signalerkennung herunter zu transformieren, um mit dem vermeintlichen Fortschritt kompatibel und verkäuflich zu bleiben. Was dabei herauskommt, ist eine Art Philosophie des intelligenten Autositzes. Ich finde es eher traurig, wenn sich in begrifflichem Denken geschulte Menschen zu Pausenclowns des Informationszeitalters degradieren lassen. Die Wissensgesellschaft ist in höchstem Maße geistlos. Und deshalb wird sogar den Geisteswissenschaften der Geist ausgetrieben. Was übrig bleibt, ist ein kindisches Bewusstsein, das mit zusammenhanglosem Wissens- und Informationsschrott spielt. Der kleine Carlo kann, nein, er muss sogar so bleiben, wie er ist. Ein ewig 14-Jähriger mit mangelhafter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit, aber kommunikationstechnologisch hochgerüstet und hochflexibel in der Informationsverarbeitung, der auf die herrschenden Signalsysteme mit eingespielten Reflexen reagieren kann. Das ist der Prototyp des Erwachsenen in der Wissensgesellschaft. Schade nur, dass Carlo wirklich erst 14 ist. Wäre er ein paar Jahre älter, hätte er vielleicht direkt von der Schulbank weg eine Blitzkarriere machen können. Die Jungstars des Internetkapitalismus hatten schließlich die 5 in Deutsch auch noch in frischer Erinnerung, als sie zu milliardenschweren Chefs, Gurus und Politikberatern aufgestiegen waren. Inzwischen sind sie schon wieder bankrott. Die New Economy des Informationszeitalters ist so schnell zusammengebrochen, wie sie ausgerufen wurde. Noch hat sich der Staub über den Trümmer nicht gelegt und die Angst geht um, es könnte noch dicker kommen. Der Datenberg wächst, das wirkliche Wissen schrumpft. Je mehr Informationen, desto falscher die Prognosen. Ein geschichtsloses Bewusstsein muss die Orientierung verlieren. Aber das historische Gedächtnis erlischt, weil der Zeithorizont auf informationelle Events zusammenschrumpft. Computer haben sowieso kein Zeitgefühl. Das zusammenhanglose Wissen, das schon keines mehr ist, produziert selber die Katastrophen, die es nicht mehr vorhersehen, sondern nur noch erleiden kann. So stolpert die Wissensgesellschaft, die nichts über sich selber weiß, in ihr Verderben. Ihre notorische Gedächtnisschwäche ist gleichzeitig ihr einziger Trost. Denn glücklich ist, wer vergisst. In SWR 2 Wissen hörten Sie den dritten Teil aus der Reihe Webmythen. Die Unwissenheit der Wissensgesellschaft, ein trügerisches Schlagwort und seine Widersprüche von Robert Kurz. Der vierte Teil der Reihe Webmythen folgt am Samstag, den 13. Oktober. Morgen, 8.30 Uhr, Aula, Pfarrer, Musensöhne, zur Entstehung der deutschen Literatur im 18. Jahrhundert.